kann wohl Strafe sagen, denn seine Sprache ist dann. Ich kann nichts tun, als ich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als ich beklagen, weil ich so schwach zu helfen bin. Weil ich so schwach zu helfen bin, weil ich so schwach zu helfen bin. Die Königin beklagte dich, erlöse ich aber dir und mich. Nun plaudert Papageno wieder. Ja, plaudere, lüge nur nicht wieder. Ich lüge nimmer mehr, nein, nein. Ich lasse deine Wahl und sein. Ich lasse meine Wahl. So deine Wahl. So deine Wahl und sein. Wir kämen Gott, die Lügner alle, ein solches Schloss vor ihrem Mund. Statt Haster, mein Mund, schlafen seine Kalle. Ich liebe dich, mein guter Bund. Der Prinz, die Missgeschick von mir, gesinnet unsere Fürstin mir. Die Zauberflöte wird dich schützen. Reise, sie werden eure Führer sein. Wir haben die geflohene Pamina wieder erwischt.